Hola, Warum bin ich denn eigentlich so grau und hässlich? Wieso? Warum sagst du denn jetzt sowas? Weil ich gar nicht so niedlich und blüschig und gelb bin wie die kleine Entenküge. Ich Cup, Kopf und der Panne. Wait, Wait, and good night.